Götsche erzählt darin, wie sich Vertreter der 12 Stämme Israels heimlich auf dem Prager Judenfriedhof versammeln und das Erlangen der Weltherrschaft beraten, mit dem Ziel, alles Gold der Welt zu besitzen. Belauscht werden sie vom Protagonisten des Buches, einem Dr. Faust. Ein anderer Teil wurde aus Maurice Jollys 1864 anonym veröffentlichter Satire »Ein Dialog in der Hölle« zwischen Machiavelli und Montesquieu plagiiert. Sie beschreibt eine Debatte in der Hölle zwischen dem Schriftsteller Montesquieu, der für den Liberalismus plädiert, und dem Philosophen Machiavelli, der für die Tyrannei eintritt. In den Protokollen werden Machiavellis Argumente für die Tyrannei in Argumente der Weisen von Zion verwandelt, angeblich jüdische Führer, die die Weltherrschaft anstreben. 1920 ins Französische übersetzt wurden die Protokolle der Weisen von Zion schnell ein internationaler Bestseller. Allein in den USA vertrieb Automobilhersteller Henry Ford Hunderttausende von Exemplaren, wodurch diese englische Ausgabe weltweit am bekanntesten wurde. Bis heute berufen sich Antisemiten auf diesen Text. Früher war es für den Einzelnen kaum möglich, einem solch abgründigen Gerücht effektiv nachzuforschen. Doch heute hat sich das Internet mit seinen unzähligen Foren und Plattformen, auf die jede Art von Inhalten gestellt werden kann, zu einem Brutkasten für angeblich unterdrücktes Wissen entwickelt. Man kann nun selbst recherchieren, sich austauschen, Entdeckungen machen. Das lustvolle, gemeinsame Spekulieren, das raunende Andeuten von Insider-Informationen, die Selbsterzählung als erwachter Wissender, während alle anderen schlafen, die sozialen Medien bieten den nötigen Resonanzraum. QAnon bietet eine Heldenreise wie die von Keanu Reeves in Matrix. Zuerst einmal muss man aufwachen, also herausfinden, dass alles eine Lüge ist. Analog zu einer Szene des Films, in welcher der Protagonist zwischen zwei Pillen wählen muss, wird dazu gern das Motiv des Red Pill Moment benutzt, also eines Inciting Incidents, einer Weggabelung, an der man sich entscheiden muss. Folgt man dem orthodoxen Wissen und damit der angeblichen Lüge, oder ist man bereit für die Wahrheit?